Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Daniel, Kapitel 3, Vers 28. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren oder anzubeten. Gott segne dieses Wort. Unerschütterlicher Glaube. In diesem Bibelvers hier, aus dem Bibelvers 28, lernen wir mehr über die Freunde von Daniel. Ja? Daniel im Alten Testament im dritten Kapitel. Und was da passiert, ist wirklich nicht nur erstaunlich, aber es ist ein Beispiel hier von Menschen, die Gott zugewandt sind und einen unterschiedlichen Glauben haben und sich nicht in die Irre führen lassen, keinen Kompromiss eingehen, ja, für bereit sind, für ihren Glauben zu sterben, für unseren Herrn Jesus Christus, jetzt hier im Alten Testament. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass wir in der Bibel viele, viele Beispiele, das sind wahre Begebenheiten, echte Ereignisse, echte Menschen. Menschen wie du und ich, ja, die verschiedene Formen von der Gefahr ausgesetzt sind, Kompromisse einzugehen, was nun den Glauben anbelangt, ja, und Christus zu verneinen, ja, und das tun sie hier nicht. Und was hier passiert ist, dass wir gut daran tun, uns eben zu erinnern, dass wir gute Beispiele haben, heute als Menschen, als Christen leben, egal wer wir sind, wo wir sind, diese Gefahr, Kompromiss einzugehen mit der Welt und anderen Idolen zu folgen oder ob das nun Sachen sind, Dinge oder Personen, diese Gefahr besteht ja immer. Aber unser Jesus Christus hilft uns in unserem Glauben. Und der Grund ist, wir, die wir als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen. Reue heißt, dass wir uns abwenden von der Sünde und wir verstehen, dass unser Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden, und uns hilft, in unserem Glauben zu wachsen. Und unser Glaube, unser Jesus Christus hat uns selber schon gerufen, als Gott im Fleische. Und unser Glaube ist, wir denken vielleicht, es ist etwas, was wir tun, aber es ist etwas, was Jesus tut, in unseren Herzen. Ja, und das ist wichtig zu verstehen und das macht uns Mut, dass er eben der Autor unseres Glaubens ist und eben auch letztendlich unseren Glauben vollendet. Das tut alles unser Herr Jesus. Also das macht uns Mut und auch wenn wir dann auch Gefahr laufen, Kompromissen einzugehen oder der Masse sozusagen zu folgen, was alle anderen Leute tun und was gegebenenfalls, was auch möglicherweise außerhalb von Gottes Willen ist, da hilft uns dann unser Herr Jesus Christus durch den Heiligen Geist in unserem Herzen und dass wir beständig und stetig in unserer Beziehung mit Christus wachsen können, egal wie schwierig die Situationen sind. Oft ist es so, dass er schwierige Situationen nutzt, um uns zu helfen und unserem Glauben zu wachsen. Ja, also lasst euch nicht ermutigen, nehmt euch dieses zu Herzen hier aus dem Buch Daniel und auch viele andere Beispiele, ja, in der Bibel. Lest mal mehr, wie der Glaube Abrahams wuchs, Moses, sein Glaube, ja, wie das alles anfing und weiter fortschritt und auch unser Jesus Christus, wie er selber den Glauben demonstriert und uns zeigt, wie wir leben können, wir, die wir uns an sein Wort halten und vor allem in der Bibel bleiben und uns immer wieder erinnern an verschiedene Menschen und Situationen, Leute, die an Gott glauben und wie Gott eben in und durch sie diese Menschen auch gewirkt hat und auch in uns heute wirkt, in unserem persönlichen Plan und Zeitrahmen für jeden Menschen. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dieses Beispiel aus diesem unerschütterlichen Glauben. Und wir hoffen, wir beten, dass alle Menschen dieses Mal durchlesen, das dritte Kapitel im Buch Daniel, da im Exil, wo die Hebräer, die jüdischen Menschen da im Exil sind, in Babylonien, und hilf uns zu verstehen, dass du auch uns, auch in und durch uns wirkst und wirken kannst, wir, die wir zu dir kommen, als reuige Sünder, und dass du uns hilfst, viele verschiedene Situationen zu überwinden, die wir nicht überwinden können, und dass du uns hilfst, uns in unserem Glauben zu stärken. In eigener Kraft können wir das nicht. Das ist alles nur, was du für uns tust, in und durch uns tust, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.